Kundgabe 1479. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.06.1940. Zusammenschluss mit Gott, Folge der tätigen Liebe. Den inneren Kontakt mit dem Göttlichen zu finden, ist immer eine Folge der im Menschen erwachten Liebe. Es ist unmöglich, dass sich ein Mensch mit Gott verbinden kann, der nicht zuvor durch Liebeswirken den Willen bekundet hat, sich bejahend zur ewigen Gottheit einzustellen. Daraus geht hervor, dass nur durch die Liebe sich eine Vereinigung mit Gott erzielen lässt. Dass also der Zusammenschluss mit Gott ein zur Liebe geworden Sein voraussetzt. Es ist ferner verständlich, dass Gott als die Liebe selbst dort sein wird, wo wahre Liebe tätig wird. Es spürt also gleichsam der Mensch in einem Werk der Liebe die Anwesenheit der ewigen Liebe als erhöhten Antrieb zur Liebe und beseligendes Kraftbewusstsein. Rein körperlich ist dies wenig wahrnehmbar, jedoch die Seele empfindet dies gewissermaßen unbewusst in innerem Frieden und erhöhter Lebensfreude, die jedoch nicht irdischen Interessen gilt. Sie sucht Gott und die Unendlichkeit zu erforschen. Sie wird, sofern sie erst einmal liebetätig geworden ist, sich veranlasst fühlen, über Gott und Geistiges nachzudenken. Denn es ist die Folge der Liebe des Herzens, dass sich die ewige Liebe dem Menschen nun zu erkennen gibt und seinen Gedankengang sich selbst zuwendet. Und es fühlt sich der Mensch wohl in der geistigen Atmosphäre, die ihn nun umgibt. Er spürt das Göttliche, wo es sich ihm nähert. Er lässt sich erfassen von der Kraft göttlicher Liebe. Er sucht sich selbst so zu gestalten, dass er würdig ist dieser göttlichen Verbindung und bleibt fortan um sein Seelenheil bemüht, da er erkennt, dass das Ziel des Menschen die Vereinigung mit Gott sein soll. Er braucht nun keineswegs, sich den Pflichten des Erdenlebens zu entziehen. Nur muss er darauf bedacht sein, die Arbeit an seiner Seele dem irdischen Streben voranzusetzen. Dann ist irdische Tätigkeit gleichfalls förderlich zur Höherentwicklung der Seele. So er alles beginnt und beendet mit Gott und nur immer die Gottverbundenheit anstrebt, wird ihm alle irdische Tätigkeit zum Segen gereichen, denn er dienet nun bewusst den Mitmenschen durch seine irdische Arbeit und diese kann er mühelos bewältigen, so er nur immer die Kraft aus Gott begehrt und ständig sich in der Liebe übt. Denn nun tut er alles mit Gott, der in jedem Liebeswerk bei ihm ist. Er hat sich aus dem Reich der Finsternis gelöst und ist bewusst in das Reich des Lichtes eingetreten. Und Licht bedeutet immer Gottnähe. Es muss nun auch sein Geist erwacht sein, also das Licht gleichbedeutend sein mit Wissen. Denn Gott ist die Weisheit und die Liebe. So Gott als die Liebe mit dem Menschen verbunden ist durch Werke der Liebe, muss auch die Weisheit sich dem Menschen mitteilen in gleichem Maß. Es muss ein liebendes Erdenwesen gleichzeitig ein wissendes Wesen sein. Denn so sich Gott kundgibt dem Menschen durch die Liebe, schaltet er nicht die Weisheit aus, und es wird immer der Mensch im Wissen stehen, der sich durch die Liebe verbunden hat mit Gott. Amen.